Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Hoaxilla. Wir sind froh, dass wir wieder für euch da sein können. Wir, das sind wie immer ich, Alexa, und mein Mann Alexander. Hallo zusammen. Tja, wer sich jetzt wundert, warum ist denn jetzt auf einmal alles anders und warum begrüßt Alexa, dann können wir nur sagen, wir haben noch viele Überraschungen für euch heute in der 11. Folge. Wir machen jetzt alles anders, als wir das jemals vorher gemacht haben. Natürlich nicht, aber wir haben uns einen kleinen Scherz erlaubt und haben mal gedacht, nach 10 Folgen, wo ich die Begrüßung vornehme, kann das auch gerne mal meine charmante Frau machen, damit ihr auch mal was Neues geboten bekommt. Ja, wie Alexa schon sagte, wir sind wieder zurück. Wir sitzen hier wieder im Hoaxilla-Studio in Münster. Diejenigen, die im Forum viel unterwegs sind, haben ja schon mitgekriegt, dass wir wieder in Münster gelandet sind. Und vorab möchten wir uns bei all denen bedanken, die uns einen schönen Urlaub gewünscht haben, per Mail, über das Forum oder auch über andere Quellen. Eure Wünsche haben gut funktioniert. Wir hatten einen wunderbaren Urlaub. Oh ja. Wir können jetzt auch mal auflösen, wo wir waren. Wir haben nämlich Südengland bereist, im Prinzip die ganze Südküste Englands, und sind am Ende noch einige Tage gelandet. Und das war eigentlich eine sehr, sehr coole und schöne Reise. Und also wer sich mal Südengland angucken will, da macht man mit Sicherheit nicht viel verkehrt. Nee. Das war bestimmt gut, ne, Alexa? Oh ja. Wir haben unterwegs auch immer mal wieder unsere E-Mails checken können und haben natürlich auch mal ins Forum reingeschaut und möchten uns an dieser Stelle nochmal für die vielen, vielen Rückmeldungen bedanken, die wir per Mail auch bekommen haben, insbesondere von Leuten, die gesagt haben, sie schreiben nicht so gerne in Foren rein und machen das lieber per E-Mail. Und mit einem gewissen Stolz können wir jetzt auch sagen, dass wir schon zumindest einen, von dem wir es wissen, Hörer in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, der sich also auch mal einen deutschen Podcast anhört. Also ich kenne es ja eigentlich immer noch umgedreht, dass wir Deutschen uns amerikanische Podcasts, Fernsehsendungen und Filme angucken. Aber offensichtlich gibt es auch den einen oder anderen Amerikaner, der ein bisschen auf Deutsch steht. Und da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Also wenn du das hörst, du weißt, wer gemeint ist. Vielen Dank auch dafür das positive Feedback. Vielleicht an der Stelle noch ein ganz kurzer Hinweis, Alexa. Wir planen ja noch so einige Dinge mit Hoaxilla, das kann man ja vielleicht an der Stelle noch ganz kurz mal erwähnen. Also Alexa und ich haben überlegt, dass wir in absehbarer Zeit eine internationale Version von Hoaxilla auflegen wollen. Und zwar dann in englischer Sprache, klar. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir damit an den Start gehen. Und es wird so sein, dass wir, so planen wir das im Moment, vielleicht einmal im Monat Hoaxilla International rausbringen und aber auf gar keinen Fall unseren deutschen Podcast und unsere deutschen Fans enttäuschen wollen. Also der deutsche Podcast erscheint dann nach wie vor jede Woche am Sonntag. Und wir wollen aber zusätzlich mal gucken, wie das so ist, wenn wir eine englischsprachige Version machen. Und nachdem wir jetzt in Südengland 14 Tage lang nicht verhungert sind und auch den Weg gefunden haben, sind wir etwas ermutigt, dass wir das uns vielleicht auch mal zutrauen können, auch wenn dann furchtbar starker deutscher Akzent dabei ist. Aber gut. Ah. I hope we'll rise to the occasion. Genau, genau. Und es wird dann auch irgendwann demnächst noch eine übersetzte Homepage geben. Da arbeiten wir im Moment im Hintergrund dran, dass wir sozusagen das einstellen, dass man die Sprache der Homepage nochmal ändern kann, weil wir, ich sehe das so an den Hits, die so auf der Homepage landen, auch ein paar Treffer aus dem Ausland haben. Und da wollen wir dann zumindest mal eine englischsprachige Homepage anbieten, wenn sich schon jemand drauf verirrt, dass er dann vielleicht auch in Englisch lesen kann, was wir machen. Ja, das so als Planung für die nächsten Wochen und Monate. Wir haben auch schon inhaltliche Planungen für weitere Termine so in der näheren Zukunft. Also es wird nicht langweilig. Und wir werden am Ende der Sendung dann noch auflösen, welches Thema das Thema der Woche der nächsten Woche sein wird. Denn wir haben ja noch die Abstimmung, welches Monster aus dem Bereich der Kryptozoologie wir behandeln sollen. Und da gibt es auch derzeit noch einen Favoriten. Und wenn jetzt in der Zeit, in der wir jetzt gerade aufnehmen, nicht noch jemand abstimmt, dann wird es auch dabei bleiben. Aber das machen wir dann natürlich am Ende der Sendung. Ja, und dann leiten wir jetzt nochmal über zur Story der Woche, die heute etwas anders ist als sonst. Vielleicht mehr ein bisschen mehr technisch, aber trotzdem interessant. Und da könnt ihr dann wieder raten, ob es sich um eine wahre Geschichte oder unter Umständen um eine moderne Sage handelt. Die Story der Woche. Ja, die nächste Überraschung. Die Story der Woche kommt heute mal nicht von Alexa, sondern diesmal von mir. Das haben wir heute so in der Redaktionssitzung mal festgelegt. Und damit müsst ihr jetzt mal leben, dass ich euch die Story der Woche erzähle. Und in der Story der Woche geht es um ein Autobahnkreuz in der Nähe von Eindhoven in den Niederlanden. Und da laufen so viele Autobahnen zusammen und auch auf zwei Ebenen sozusagen und Landstraßen laufen daran vorbei, dass die Navigationsgeräte nicht funktionieren in diesem Autobahnkreuz. Und das liegt offensichtlich nicht nur an den Geräten alleine, sondern das ist auch bekannt offensichtlich der niederländischen Straßenwacht oder wie auch immer das da heißt. Denn es gibt ein Schild am Anfang dieses Autobahnkreuzes, auf dem steht, bitte schalten Sie jetzt Ihr Navigationsgerät aus. Und da muss man sich da eben selber durchsuchen, weil das Navigationsgerät hat keine Ahnung, wo man sich befindet. Und wenn man dann irgendwann da durch ist, dann kommt wieder ein Schild, auf dem steht, schalten Sie Ihr Navigationsgerät wieder an. Und ja, das ist die Story der Woche, ob das stimmt. Das ist ja quasi wie so ein kleines Bermuda-Dreieck. Ganz genau, in Anlehnung an unsere Sendung der letzten Woche. Also gibt es ein Bermuda-Dreieck für Navigationsgeräte in den Niederlanden oder nicht? Tja, das klären wir dann mal am Ende der Sendung auf. Und kommen jetzt zum Thema der Woche. Das war ein Wunschthema, was einer unserer Hörer uns genannt hat, nämlich das Bernsteinzimmer. Und das ist eine Geschichte, die eher historisch ist mit vielen Fakten, aber es ranken sich... Eine Geschichte voller Missverständnisse. Ja genau, es ranken sich auch einige Sagen dann letztendlich um das Bernsteinzimmer. Da haben wir gedacht, das passt eigentlich dann doch ganz gut zu uns. Und wir haben ja auch immer mal wieder historische Themen, die wir beackern. Und aus dem Grund kommt jetzt das Thema der Woche, das Bernsteinzimmer. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, heute soll es also um das Bernsteinzimmer im Thema der Woche gehen. Um dieses Schmuckzimmer ranken sich ja viele Mythen und Legenden, weil es eben seit dem Zweiten Weltkrieg ja verschollen ist und niemand genau weiß, wo es sich befindet oder ob es zerstört worden ist. Das wäre ja auch noch eine Option. Und ja, also so Schatzsucher und ganz viele Historiker beschäftigen sich mit dem Thema und das ist eigentlich ganz spannend. Und nachdem wir uns da eingelesen haben, haben wir gedacht, das ist echt auch wirklich mal eine Sache für Huxilla und das können wir dann auch mal beleuchten mit den Fakten, die aktuell zur Verfügung stehen. Alexa wird gleich mal so eine längere Entstehungsgeschichte des Bernsteinzimmers aufzeichnen, damit man das mal so ein bisschen alles einordnen kann. Vielleicht noch einen Nebensatz am Anfang. Bernstein nicht verwechseln mit Edelsteinen, die es sonst gibt, sondern 260 Millionen Jahre altes Baumharz, was versteinert ist, ist Bernstein. Also das nochmal so als ganz kleine Randinformation, um was es sich genau bei Bernstein handelt. Und Alexa, dann überlasse ich dir jetzt mal das Feld und du kannst mal die Entstehungsgeschichte und den Verlauf des Bernsteinzimmers, soweit man ihn eindeutig belegen kann, vielleicht mal schildern. Das Bernsteinzimmer wurde in Auftrag gegeben vom preußischen König Friedrich I., der ein großer Kunstliebhaber war. 1701 begannen die Arbeiten an dem Zimmer. Ursprünglich handelte es sich um Wandvertäfelungen, die komplett aus Bernstein gefertigt waren. Es war konzipiert für das Charlottenburger Schloss. Gestanden hat es aber nach seiner Vollendung 1713 in Berlin am Weißen Saal des Berliner Stadtschlosses. Nach dem Tode Friedrichs I. übernahm sein Sohn Friedrich Wilhelm I. die Regentschaft und erhielt im Jahre 1713 Besuch vom russischen Zaren Peter I., der so beeindruckt war von diesem traumhaften Zimmer mit diesen wundervollen Bernstein-Wandvertäfelungen, dass, um das Bündnis zu festigen, Friedrich Wilhelm I. es dem Zaren zum Geschenk machte. Als Gegenleistung erhielt der preußische König, der eigentlich nicht so sehr für Kunst sich interessierte, sondern eher für Militär und auch der Soldatenkönig genannt wurde, 55 lange Kerls für seine Privatleibgarde. 1717 ging das Bernsteinzimmer in Kisten verpackt auf die Reise nach Russland. Es lagerte dann allerdings erst längere Zeit in Memel und dann in St. Petersburg. Erst zwischen 1755 und 1760 wurde es aufgebaut und in Savskoje Selo, dem heutigen Puschkin, und versehen mit zusätzlichen Rokoko-Elementen aufgebaut und wurde eben auch bewohnt. 1941 übernahmen die Deutschen unter der Belagerung Russlands dann das Schloss dort in Puschkin und die russischen Soldaten hatten nicht mehr das Bernsteinzimmer so schnell abbauen und abtransportieren können. Sie hatten es aus ihrer Not heraus einfach übertapeziert und gehofft, dass es nicht entdeckt würde. Die deutschen Wehrmachtssoldaten allerdings, als sie den Palast betraten und das entsprechende Zimmer sahen, sofort, dass da schon die Tapeten quasi herunterblätterten und sich das Bernsteinzimmer darunter zeigte. Sie zerlegten es innerhalb von 36 Stunden und transportierten es nach Königsberg ab. Im Königsberger Schloss wurde es dann erneut aufgebaut und zur Besichtigung freigegeben. Und die Geschichte des Bernsteinzimmers verliert sich dann zwischen 1944 und 1945, als die Sowjets bereits in Königsberg einmarschierten. Man streitet sich jetzt darüber, ob es den Deutschen noch gelang, das Bernsteinzimmer abzubauen und wegzutransportieren oder ob es eben abgebaut wurde und im Keller gelagert wurde und auch verblieben worden ist, als Königsberg eingenommen wurde. Ja, also das ist so ein kurzer Abriss der Geschichte. Also wie man sieht, ist dieses Zimmer mehrfach auf- und abgebaut und durch die Gegend transportiert worden und der letzte Transport, wo der eben hingegangen ist, das weiß kein Mensch. Und es gibt also eine ganze Reihe von Schatzsuchern weltweit, möchte ich fast sagen, die sich zum Ziel gemacht haben, das Bernsteinzimmer zu finden. Und natürlich haben dann sehr viele Geschichten angefangen zu ranken um dieses Zimmer herum und viele, viele Theorien, wer es denn haben könnte. Und wir haben uns mal einige Theorien herausgesucht, um mal einige mögliche Wege dieser Kisten mit dem Bernsteinzimmer mal aufzuzeichnen und nachzuverfolgen. Ja, also dass es abgebaut worden ist und im Keller des Königsberger Schlosses gelagert worden ist, das ist verbirgt, das ist schon 1944 geschehen. Nur was danach eben mit den Kisten geschehen ist, das bleibt weiter auch bis heute im Dunkeln. Genau. Und die erste Theorie ist natürlich, dass die Kisten nach wie vor in Königsberg, also dem heutigen Kaliningrad, sich befinden. Man muss wissen, dass das Königsberger Schloss zerstört worden ist, vollkommen, und beim Einmarsch der Sowjetarmee nach Kaliningrad oder Königsberg damals. Und es aber extrem weitläufige Kellergewölbe gab unter diesem Schloss. Die allerdings gesprengt worden sind teilweise. Ne? Genau, die sind gesprengt worden. Also eine Theorie besagt, dass also in diesem gesprengten Kellergewölben verschüttet immer noch die Kisten mit dem Bernsteinzimmer lagern. Das ist eine der Theorien. Eine andere Theorie ist in der Tat die, dass die Kisten dort geblieben sind in Königsberg, in Kellerräumen des Schlosses, aber dann mit dem Schloss zusammen zerstört worden sind. Das ist eine andere Theorie und das sind so die beiden eher unspektakulären Theorien, wo natürlich dann wenig mit Schatzsuche ist, aber zwei mögliche Theorien, wo sich die Kisten mit dem Bernsteinzimmer befinden könnten. Eine weitere Theorie ist an eine Person geknüpft. Und zwar geht es da um den NS-Gauleiter Erich Koch, der der Gauleiter für Ostpreußen war, der Nazis im Zweiten Weltkrieg und also auch für das Königsberger Schloss zuständig war und natürlich als Kriegsverbrecher für den Tod zahlloser Menschen auch verantwortlich war. Und er ist nach dem Krieg verhaftet worden und an Polen ausgeliefert worden. Er wurde 1959 zum Tode verurteilt in Polen, aber das Todesurteil wurde nie vollstreckt, sodass er also bis zu seinem Tode im Gefängnis gesessen hat in Polen. Das ist 1986, ja. Genau. 90-jährig ist er da unter natürlichen Umständen dann gestorben. Genau, und es gibt zwei Theorien natürlich, warum er nicht hingerichtet worden ist. Die eine Theorie besagt, dass er körperlich krank gewesen ist zum Zeitpunkt der Verurteilung, auch darüber hinaus, und dass offensichtlich kranke Personen nicht hingerichtet wurden in Polen. Eine andere Theorie vermutet eher, dass er oder ihm nachgesagt wurde, dass er also etwas über den Verbleib des Bernsteinzimmers wusste und die Polen und auch die Sowjets zusammen sozusagen immer noch die Hoffnung hatten, dass Koch ihnen etwas über den Verbleib des Bernsteinzimmers mitteilt und man ihn deswegen am Leben gelassen hat. Ja, also wenn das so war, dann war das für ihn quasi eine Lebensversicherung und er wäre auch schön dumm gewesen, sozusagen das Bernsteinzimmer preiszugeben, wenn er über den Verbleib etwas gewusst hätte. Ja. In dem Augenblick wäre er nicht mehr nützlich gewesen. Genau, genau. Und er hat dann tatsächlich auch irgendwann eine Aussage mal noch getroffen und zwar ging die so sinngemäß in die Richtung, da wo meine Kunstsammlung ist, also mit seinen Raubkunstwerken, die er aus dem Krieg zusammengeräubert hatte, da findet ihr auch das Bernsteinzimmer. Und ja, also das ist so eine Frage, wo sich das dann befinden könnte. Das hat natürlich dann wieder eine Schatzsuche angeregt. Man hat verschiedene Spuren dann nach Deutschland auf das Gebiet der ehemaligen DDR dann gefunden und nachvollzogen. Und es gibt also einige Theorien, die sagen, dass es so um Weimar herum, südöstlich von Weimar, Gebiete geben soll, wo sich dann unter Umständen in irgendwelchen Bunkern oder Tunneln die Sammlung von Koch befindet und darunter auch das Bernsteinzimmer. Und bei der Sammlung von Koch mutmaßt man auch, dass es zum Beispiel das einzige zeitgenössische Porträt vom Philosophen Immanuel Kant sich dort befinden soll. Also der muss eine ganz exquisite Kunstsammlung gehabt haben, die aber bis heute auch nicht aufgetaucht ist. Mhm. Also die beiden Kernfragen, die sich stellen, wenn man den Verbleib des Bernsteinzimmers untersuchen will, sind im Prinzip die, haben die Deutschen es vor dem Einmarsch der Sowjets noch geschafft, das Bernsteinzimmer abzutransportieren, ja oder nein? Und wenn nicht, haben die Sowjets das Zimmer gefunden und vielleicht ihrerseits beiseite schaffen lassen? Und bei beiden Fällen gibt es sozusagen ein großes Für und Wider und widersprüchliche Zeugenaussagen und Archivdokumente. Man kann im Prinzip in jede Richtung weiter forschen und landet immer in einer Sackgasse. Ja, was nach der Wende und der Wiedervereinigung dann aufgedeckt worden ist, ist, dass die Staatssicherheit in der ehemaligen DDR eine eigene Unterabteilung mit einigen Mitarbeitern hatte, die explizit in der Suche nach dem Bernsteinzimmer beschäftigt war und also auf dem gesamten Staatsgebiet der DDR also immer auf der Suche war, um das Bernsteinzimmer zu finden. Die sind auch nicht fündig geworden, aber es hat wohl zahllose Grabungen auch gegeben und immer wieder Bunkeranlagen oder unterirdische Tunnelanlagen, die dann mal im Krieg gesprengt worden sind und die dann wieder aufgebohrt, aufgegraben worden sind, weil man immer vermutet hat, dass sich dort das Bernsteinzimmer befindet. Und es ist aber leider, muss man an der Stelle sagen, nicht aufgetaucht. Eine weitere relativ populäre Theorie ist die, dass das Bernsteinzimmer auf dem Grund der Ostsee sich befindet. Die Theorie fußt daher, dass es also gelungen sein soll, die Kisten aus Königsberg herauszubekommen an die Küste und auf ein Schiff verladen zu haben. Das Schiff sollte dann das Bernsteinzimmer auf dem Seewege nach Deutschland bringen und an den Russen vorbei, und das Schiff soll dann gesunken sein. Da gibt es auch verschiedene Schiffe, auf denen das Bernsteinzimmer transportiert worden sein soll. Unter anderem wird da auch gemutmaßt, dass es das Schiff Wilhelm Gustloff sein sollte, der Kreuzer Wilhelm Gustloff. Das war ursprünglich mal ein Kreuzfahrtschiff der Kraft-durch-Freude-Bewegung der Nazis, was dann hinterher allerdings zum Sanitäts- und hinterher auch zum Kriegsschiff umgebaut worden ist. Und die Wilhelm Gustloff ist in der Tat in der Ostsee durch ein Torpedo versenkt worden. Und da gibt es also einige Stimmen, die sagen, an Bord, als das Schiff untergegangen ist, mal abgesehen von den 5.000 oder 6.000 Flüchtlingen, die ausgeschifft werden sollten, hat sich auch das Bernsteinzimmer befunden. Also man hat das Wrack auch gefunden und untersucht, aber bisher auch ohne Ergebnis. Ja. Man hat also dann nur gesehen, dass andere Taucher da wohl schon unterwegs waren. Und ja, aber man weiß halt nicht genau, was da passiert ist. Jetzt klettert hier gerade so eine kleine Skeptik-Cat auf mir rum. man könnte jetzt ja sagen, also alles, was vom Bernsteinzimmer damals existiert hat, ist quasi gar nicht mehr heile und das ist alles verschwunden. Und bis auf die Inventarteile, die man tatsächlich gefunden hat auf dem Schwarzmarkt. Genau, da wollte ich jetzt nämlich gerade zu kommen. Also es ist in der Tat so, dass zwei Inventarteile größerer Natur aus dem Original Bernsteinzimmer 1997 wieder aufgetaucht worden sind, und zwar auf dem Schwarzmarkt in Deutschland. Es handelt sich dabei einmal um ein größeres Steinmosaik, das den Titel Fühlen und Riechen trägt. Da gucke ich mal, dass ich nachher davon auch nochmal vielleicht ein Bild im Forum poste. Und eine Kommode, die also auch definitiv im Bernsteinzimmer, im Original Bernsteinzimmer sich befunden haben soll. Und die wurden auf dem Schwarzmarkt angeboten und da hat also die Polizei interveniert, hat die Teile abgefangen und diese beiden Originalinventarteile sind dann durch die Bundesregierung an Russland zurückgegeben worden. Jetzt ist es allerdings so, dass es ja ein Bernsteinzimmer gibt, wieder, muss man sagen. Alexa, vielleicht sagst du da noch einige Worte dazu, was ich damit meine. Ja, schon ab 1976 wurde an der Rekonstruktion des Bernsteinzimmers gearbeitet. Man konnte sich bei dieser Arbeit nur auf Schwarz-Weiß-Fotos des Originals stützen und ein einziges vorhandenes Farbfoto. Insofern standen die Rekonstrukteure vor einer großen Herausforderung, abgesehen davon, dass es ohnehin sehr, sehr schwierig ist, mit dem Material Bernstein in dieser Form zu arbeiten. Also eine unglaublich hohe Kunstfertigkeit muss die damaligen Meister ausgezeichnet haben. Und es gibt, glaube ich, auch im 18. Jahrhundert geschaffen haben. Und es gibt im Gegensatz zum 18. Jahrhundert heute wesentlich knappere Ressourcen, was Bernstein angeht. Also eine schiere Unmenge an Steinen, die da benötigt wird, um dieses Zimmer herzustellen, ist da mittlerweile verbaut worden. Und glücklicherweise konnte es 2003 vollendet und in einem feierlichen Akt der Öffentlichkeit übergeben werden. Und man kann es heute wieder bewundern im Katharinenpalast. Genau, es hat da verschiedene Sponsoren auch aus Deutschland gegeben, genau, die die Russen dabei unterstützt haben, das wieder aufzubauen. Und es gibt jetzt also eine sehr gut gelungene Rekonstruktion, in der sich auch die beiden Original-Inventarteile, die wir vorhin angesprochen haben, befinden. Und also wer es mal nach St. Petersburg schafft, kann sich dort im Katharinenpalast mal das Zimmer anschauen, von dem wir hier die ganze Zeit berichtet haben. Und wir werden, denke ich mal, immer wieder darüber berichten können, über das Bernsteinzimmer, weil es so im Abstand einiger Jahre mal immer dann die Meldung Monate gibt. Sogar, oder Monate sogar, Monate unter Umständen. Jetzt haben wir es endlich gefunden. Mhm. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch in unserer Huxilla-Ära tatsächlich den Fund des Original-Bernsteinzimmers und dann würden wir darüber natürlich noch eine Sendung machen. Also es gibt immer wieder kurze Berichte, nach denen das Bernsteinzimmer oder heiße Spuren gefunden werden sollen. Vielleicht nur noch mal ganz kurz zum Schluss so ein paar Schlaglichter. Also neueste Theorien besagten zum Beispiel, dass das Bernsteinzimmer im Erzgebirge in Stollen gelagert war. Dann gibt es auch positive Nachrichten aus Kaliningrad selbst, dass das Bernsteinzimmer unter Umständen gefunden worden ist. Dann gibt es noch Gerüchte, dass in Deutschneudorf ein großer Goldfund in einem Berg gefunden worden ist oder Hinweise darauf und dass unter diesen riesigen Goldfunden eben auch unter Umständen das Bernsteinzimmer sein könnte. Also nichts beweist sich, nichts wird abschließend erforscht, aber es gibt immer wieder neue Theorien. Ja, meist ist es so, dass es dann große Meldungen gibt, dass man also irgendwelche Bunker oder Tunnel gefunden hat. Also in Kaliningrad, dieser Bunker, der gefunden worden ist, der war dann ja mit einer Gummischicht ausgekleidet. Genau. Und dann hat man da durchgebohrt und ist auf Metall gestoßen und sagt, das sind jetzt die Metallkisten, in denen das Bernsteinzimmer gelagert ist. Aber dann hinterher. Weil sonst immer von Holzkisten die Rede war. Genau, sonst waren es immer Holzkisten und da ist jetzt auch bisher kein weiterer Bericht darüber erfolgt, was da wirklich drin ist in diesem Bunker. Unter Umständen war da auch nur ein bisschen Giftgas oder sonstiger Kram drin. Also es bleibt spannend, was dieses Thema angeht, aber nichtsdestoweniger, gerade weil sich so viele Mythen und Legenden um das Bernsteinzimmer ranken, wollten wir das Thema mal aufgreifen und haben jetzt mal, glaube ich, einen guten Abriss darüber gegeben, wie die derzeitige Sachlage wirklich aussieht. Und Alex, ich würde sagen, wir beenden dann an dieser Stelle das Thema und gehen dann dazu über noch die Auflösung unserer Story der Woche zu machen. Ja. Die Auflösung. Ja, Alexander, dann klär uns doch mal auf, ob es tatsächlich ein Bermuda-Dreieck-Autobahnkreuz in der Nähe von Eindhoven gibt, das die Navigationsgeräte zum Narren hält. Ja, gerne. Also aus persönlicher Erfahrung, da sind wir nämlich durchgefahren auf unserem Weg zum Urlaub, kann ich sagen, dass das tatsächlich stimmt. Unglaublich aber wahr. Die Holländer haben offensichtlich ein so kompliziertes Autobahnkreuz mit zwei Etagen gebaut, dass die Navigationsgeräte dort offensichtlich wirklich reihenweise aussteigen. Also ich hatte erst gedacht, vielleicht liegt es ja an unserem Gerät. Aber die haben tatsächlich überall an der Einfahrt zu diesem Autobahnkreuz ein Schild hingestellt, auf dem dann auf Holländisch steht, bitte schalten Sie jetzt Ihre Navigationsgeräte aus. Und wenn man dann durchgefahren ist, kommt dann irgendwann das Schild wieder, Navigationsgeräte jetzt wieder an. Das hat wahrscheinlich mit den verschiedenen Ebenen zu tun, oder? Ich vermute das auch mal. Also man hat dann irgendwann so 8 Spuren nebeneinander und da die Navigationsgeräte ja auch eine Genauigkeit von oder eine Ungenauigkeit von ein paar Metern haben, sind die dann A, nicht mehr ganz in der Lage, von einer Spur einzuordnen, wo man sich befindet und zum Zweiten eben, wie gesagt, die verschiedenen Ebenen, weil es eben Landstraßen mit Kreisverkehren gibt, die unter dem Autobahnkreuz durchführen. Und wir hatten auf dem Rückweg eine sehr skurrile Situation, dass wir auf der Autobahn waren und das Navigationsgerät, wir haben das natürlich angelassen und haben dann nur nicht auf das Gerät gehört, uns dann irgendwann den Rat gegeben hat, als wir auf der Autobahn gefahren sind, im Kreisverkehr die dritte Abfahrt nehmen. Und das war schon relativ amüsant. Also offensichtlich sind die Holländer in der Lage, durch ihre Bauweise des Autobahnkreuzes jegliche Navigationsgeräte komplett auszuhebeln. Und das ist also keine moderne Sage, die ich euch erzählt habe. Und jeder, der mal auf der Strecke fährt, kann mal auf die Schilder achten und kann mal testen, ob sein Navigationsgerät funktioniert. Vielleicht. Und ich muss dazu sagen, unser Navigationsgerät hat uns durch halb England wunderbar durchgeführt, trotz kleiner, schmaler Straßen und sonstiger Hindernisse. Ja, ja, genau. Also die Tour war insgesamt 2.500 Kilometer lang. Also da hat das Navi immer gut funktioniert. Ja, das zur Story der Woche. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, wir lösen jetzt mal endgültig auf, mit welchem Thema Alexa und ich uns dann in der nächsten Woche beschäftigen werden. Und es wird sein, mit einer Mehrheit von 29,41%, der Kraken, also die Riesenkrake. Ein Ergebnis, mit dem Alexa und ich nicht wirklich gerechnet haben. Wir haben einfach den Kraken reingenommen, damit die Abstimmung ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten beinhaltet hat. Und gut, aber ihr habt euch dafür entschieden. Wir werden das Thema behandeln. Man wächst ja an seinen Herausforderungen. Genau, und ihr werdet dann also am 5. September in der nächsten Woche dann eine Sendung zum Thema Kraken hören. Was mich ein bisschen wundert, ist die Anzahl der Gesamtabstimmungen. Die ist nicht ganz so hoch ausgefallen, wie ich gedacht habe. Wir haben inzwischen so große Downloadzahlen, was unsere Folgen angeht, dass ich gedacht habe, bestimmt ein paar mehr Leute mehr ab. Aber gut, ich interpretiere das jetzt mal so, dass ihr alle gesagt habt, das ist alles so interessant, mir ist das ganz egal, was die beiden behandeln und die sollen mal machen. Das nehmen wir mal so für uns hin. Zum Abschluss noch eine weitere Sache, die ich gerne erwähnen möchte, denn es gibt seit einiger Zeit in Deutschland einen zweiten deutschen skeptischen Podcast. Und mit den Kollegen stehen wir inzwischen auch in etwas engerem E-Mail-Kontakt, was ich persönlich ganz, ganz schön finde. Und in ihrer vierten Folge haben sie Hoaxilla auch erwähnt in ihrer Sendung. Und dem möchten wir uns natürlich jetzt auch anschließen und ihnen diese Erwähnung sozusagen zurückgeben und euch sagen, wenn ihr auf weitere skeptische Themen steht, dann hört euch mal den Podcast Humoralpathologie an. So nennt sich der Podcast. Und übrigens auch ein interessantes Thema, ne? Die Versäfte-Lehre. Ja, auch ein gutes Thema. Kann man vielleicht nochmal in der Tiefe beackern. Und die haben, die vier Jungs, die den Podcast machen, haben als Symbol, als Bild das Gemälde von Albrecht Dürer, die vier Apostel, gewählt. Also kann man dann auch ganz gut identifizieren. Ich habe auch einen Link bei uns auf der Homepage zur Humoralpathologie geschaltet. Und vom Stil her würde ich sagen, das ist so ein Millennium-Style-Podcast von jungen, wilden Studenten. Wenn sie das dann hören, wissen sie, wo es herkommt. Und so als Schwerpunkt möchte ich mal das so benennen, dass die vier sich mit dem Großraum der Esoterik beschäftigen. Also Edelsteine, die heilen, Wesen aus Atlantis, die aus Menschen sprechen. Und all diese Dinge bearbeiten die Jungs ganz locker flockig, ganz unterhaltsam. Im Gegensatz zu uns erscheint die Humoralpathologie eher so 14-täglich, ist dafür aber dann fast wesentlich länger, doppelt so lang, vielleicht ein bisschen länger sogar noch. Hört es euch mal an. Kann ich nur empfehlen und die Jungs sind auch ganz nett und wir haben schon überlegt, irgendwann mal in der Zukunft kooperativ was zu machen, dass man mal Gastauftritt macht oder dass wir mal die Jungs zum Thema Esoterik interviewen. Irgendwie so in der Richtung, schönen Grüß nach Süddeutschland zu euch. Ja, und Grüße. Wir deutschen Podcaster müssen da ja auch zusammenhalten. Ja, damit ist die 11. Folge zu Ende. Die Sommerpause ist zu Ende. Alle diejenigen von unseren Stammhörer, die gelitten haben, wie sie uns mitgeteilt haben, die sich total gefreut haben, dass es wieder weitergeht, können wir beruhigen. Es geht wieder weiter. Und wir wünschen euch eine schöne Woche und sehen uns dann und hören uns dann vielmehr am 5.9. mit dem Thema Kraken wieder. Und mir bleibt nicht viel zu sagen, aber wie immer möchte ich gerne sagen, immer schön skeptisch bleiben. Macht's gut. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, gbut.org, urbanlegendsabout.com, snobs.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brednich und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record True Production aus dem Jahr 2010.